Schönen guten Morgen. Ich weiß nicht, wie es euch heute Nacht ging. Also ich hatte auch auf einen Traum gehofft, wie viele von euch. Und ich hatte euch erzählt, dass ich gestern ganz knapp nur die S-Bahn bekommen habe. Es war eigentlich so, dass ich habe 200 Meter zur S-Bahn und ich hatte noch 2 Minuten. Und dann bin ich losgerannt. Also ich hatte es mir natürlich so vorgestellt, dass ich so 15 Minuten mit meiner Frau ganz gemütlich hinspaziere. Aber es kam dann eben alles anders. Und nach den ersten 50 Metern fiel mir ein, ich habe meine Bibel vergessen. Dann bin ich halt zurück und habe dann nur hochgerufen, Schatz, du musst mich fahren. Bibel geholt, Frau die Autoschlüssel und so habe ich die eben noch ganz knapp gekriegt. Und ich bin die ganze Nacht hinter S-Bahn hergerannt. Es war also eher Freud als Heiliger Geist. Aber ich wollte mal fragen, weil ich finde es gut, wenn man konkret um Dinge betet. Man darf auch konkret nachfragen. Und ich wollte einfach mal fragen, ob jemand hier ist heute Morgen, der sagte, Mensch, ich habe heute Nacht wirklich einen Traum gehabt, der schien mir anders als die sonstigen Träume. Da schien Bedeutung drin zu sein. Selbst wenn du ihn noch nicht ganz verstanden hast. Ist jemand da? Jawohl. Magst du den erzählen? Also es war ein kleiner Berg, das hat mich erinnert an die Kirche in Unterhöflein draußen in Niederösterreich. Und ich habe die Wiese von diesem Berg, aber das war so ein abgetragenes Plateau. Also statt der Kirche war dort ein. Zuerst habe ich nur mal die Wiese gesehen auf der Seite und irgendwie war da, wie wenn da ich irgendwie so auf das schaue und ich hin und er ist immer bei dir, habe ich dazu gehört. Er ist immer bei dir, habe ich dazu gehört und dann habe ich irgendwie einen Segen gesehen. Und dann auf einmal ist der Blick größer geworden und auf dem Plateau ist auf einmal gewesen, urviel Herrlichkeit, wie wenn da lauter Engel drin wären, also ganz viel Himmel, schöne, einfach alles schön. Und das war aber alles wie in einer Glashaus, also wie so eine Kirche aus Glas. Und ja, das hat begonnen, hat das Ganze, weil ich, dass ich zuerst munter geworden bin und mal alles schwarz gesehen habe und mal gedacht habe, ich träume sicher nichts, das ist eh für die letzten Jahre normal bei mir. Und dann bin ich voll tief eingeschlafen, dann ist dieser Traum erst gekommen. Und habe mich eigentlich darüber gefreut, dass ich überhaupt noch was träume. Das kenne ich nicht mehr. Ja. Dankeschön. Das Interessante ist, es braucht oft Auslegung und oft sind in Träumen Bedeutungen, die erst erschlossen werden wollen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel mal denkt an, was der Pharao damals geträumt hat mit den 7 mageren Kühen und die 7 fetten Kühe, das war ein Traum von Gott. Oder wenn ihr denkt an die Träume von Daniel, dann waren da Schlüssel drin, aber es hat eben auch eine Auslegung gebraucht. Und es ist etwas, ich denke mal, da werden wir heute auch noch mehr drauf eingehen, dass mit dem Prophetischen, das eine ist das Hören, das andere ist aber auch die Übersetzung. Und beides muss zusammen reifen. Ich habe einen Freund, der eindeutig die Gabe hat, Träume auszulegen. Der hört einen Traum und der weiß, was Gott damit sagen wollte. Ich habe ihn mal angerufen und gefragt, wie es geht. Und da sagte er, Jan, im Moment ist es einfach ein bisschen viel. Und habe ich gemeint, was meinst du mit dem Job? Und er sagte, nee, ich hatte diese Woche 24 Anrufe auf dem Anrufbeantworter von Leuten, die Träume ausgelegt haben wollten. Da habe ich gesagt, Martin, du musst dich multiplizieren. Und das ist etwas, worum wir auch beten müssen, wenn wir darum beten, dass das Prophetische wächst. Ich bin nicht ganz sicher, aber in einem Punkt hatte ich etwas. Ich fange mal mit dem an, wo ich nicht so sicher war. Du hattest gesagt, es ist ein Berg, der abgetragen war und das war wie, und dann hattest du einen Ort gesagt. Und es könnte sein, dass das eine Sicht war für diesen Ort. Das ist der Punkt, wo ich nicht ganz sicher war. Das Interessante dann war aber, du hattest gesagt, dass du die Herrlichkeit siehst und die Engel und dass es wie in einem Glasgebäude war. Und das ist, so wie ich das im Geist verstehe, ist es die Aussage oder der Hinweis von Gott, dass er möchte, dass die Herrlichkeit nach außen gesehen wird. Dass es nicht ist, dass das in Mauern geschieht und verborgen ist, sondern dass es nach außen sichtbar wird. Okay, hattest du noch was in Ergänzung bei dem Traum? Guten Morgen. Vor allem, du hast auch was gesagt gehabt, dass du das eine Zeit lang nicht mehr hattest. Hattest du das als Kind mehr, dass du geträumt hast? Oder wie du, ich will jetzt nicht sagen, wie du jünger warst, weil du bist ja noch jung, ne? Ja, weil ich muss, gestern Abend waren mindestens 3 Leute da, die das als Kind hatten, wo das blockiert war. Bei dir war es auch ein Traum für dich. Das, was du geschehen hast, ist diese Freisetzung der Gabe, die wieder geschehen ist, wo du in die unsichtbare Welt sehen kannst, auch durch Träume. Und das Dunkle, was du zuerst gesagt hast, wo du dachtest, ja, da kommt ja sowieso nichts, das waren die vergangenen Jahre. Und er hat dir gezeigt, die Wiese spricht auch vom Leben, wie neues Leben deine geistigen Sinne berührt hat und deine Traumwelt wieder aufgeschlossen ist für den Herrn. Bless you. Kostbare. Dankeschön. Genau. Sehr gut. Sehr gut. Schön. Schön, dass du da bist, Herr. Schön, dass du weißt, was wir brauchen. Schön, dass du weißt, wo wir stehen und wo unsere Gemeinden stehen, wo unsere Kleingruppen stehen, wo unser Umfeld steht. Und schön, Herr, dass du uns mentorst, dass du uns Hinweise gibst und coachst, dass du uns Orientierung gibst. Und ich bete heute Morgen um eine starke Zeit der Orientierung, wo Menschen ganz konkret Erkenntnis gewinnen, was die nächsten Schritte sind. Gießt du das aus? Gießt du das aus? Amen. Ich hatte, für die, die gestern Abend nicht da waren, wir sind eingestiegen, da hatte ich darauf hingewiesen, auf diesen fünffältigen Dienst aus dem Epheser 4. Und ich wollte nur nochmal sagen, das war mir wichtig, heute Morgen nochmal darauf hinzuweisen, das Zusammenspiel dieser 5 Dienste ist ganz, ganz wichtig für die Gesundheit von dem Leib. Es ist fast so, als wenn das verschiedene, ich sage jetzt mal, verschiedene Gewürze sind, damit die Suppe richtig gut schmeckt. Oder als wenn das verschiedene Zutaten sind, die in einen Boden müssen, damit die Pflanzen gut wachsen. Und wenn eins dieser Elemente fehlt, dann ist es so, dass die Pflanzen nicht ganz sich so entwickeln können, wie es ursprünglich gedacht ist. Und es gibt, ich möchte dieses jetzt heute nicht Thema, aber ich bin über ein Buch gestolpert, das fand ich theologisch exzellent. Ich fand es sehr, sehr gut. Ich weiß den Autor natürlich nicht mehr, aber den Titel, das findet ihr bei Amazon sicher sofort, heißt Die starke Hand Gottes. Und es ist einfach, wenn du Pastor bist einer Gemeinde, dann ist das ein Buch, das sich lohnt. Es ist nicht sehr dick, aber es hilft, ein Verständnis der verschiedenen Dienste zu bekommen und auch, wo die Konfliktfelder zum Beispiel sind. Ja, sehr, sehr gut beschrieben, weil das sind vorgegebene Spannungsfelder. Der Evangelist, der sagt immer, wir müssen raus, wir müssen raus. Der Hirte, der sagt immer, nicht so schnell, die Schafe brauchen Ruhe. Und der Prophet, der sagt immer, wir müssen erst vor dem Thron Gottes verweilen. Und die alle in einem Team ist eine spannende Geschichte. Aber es sind die verschiedenen Zutaten. Ich kann euch dieses Buch einfach nur sehr ans Herz legen. Dann hat mich heute Morgen, als ich sehr früh aufwachte, hat mich noch beschäftigt. Wir haben gestern so Übungen gemacht und wir hatten ja eine Übung gemacht, da hatte ich mal durchgezählt, da waren das 26 Leute, die gesagt haben, bei mir war es eine 10. Also 10 für die, wer war denn gestern Abend nicht da? Okay, genau, 10 war, wir haben füreinander gebetet und die Leute mussten ins Blaue sprechen, war da ganz gemein. Und 10 hieß, absoluter Hammer, voll ins Schwarze getroffen. Und 0 war totaler Bullshit. Und Es waren 26 Zehner und dann nochmal 21, 8 und 9 dazu. Und da habe ich gesagt, ich möchte es nur auch transparent machen. Wir haben nicht die Nuller gezählt. Was ist mit der anderen Hälfte sozusagen? Und ich wollte einfach auch nochmal sagen, lass dich nicht entmutigen, wenn du, ich habe einfach heute Morgen im Bett gespürt, dass manche da sind und da ist eine gewisse Entmutigung da. Die sagen, Mensch, jetzt habe ich es probiert, ich bin den Schritt über die Reling und ich bin voll in die Tiefe abgesunken und es hat halt nicht gepasst. Und ich wollte einfach sagen, noch nicht bitte. Genau, Dankeschön. Und ich wollte einfach sagen, ich kann mich so gut erinnern an meine ersten Schritte. Ich hatte dann erst einmal gehört von jemand, der sagte, er steht morgens auf und hört erst mal die Hot News vom Himmel. Und ich sage, was, wie, hä? Und dann habe ich gesagt, das mache ich auch. Und dann bin ich aufs Feld gegangen und habe mich in die Stille und habe gefastet und habe gewartet auf einen Eindruck. Und ich hatte nichts. Und ich sage, naja, das ist jetzt etwas frustrierend, aber ich bleibe am Ball. Und dann war ich erst einmal auch irgendwo in so einer Runde und dann haben wir gesagt, wir hören jetzt von Gott. Und dann hatte ich, da habe ich ein Bild gesehen, Mensch. Und ich war ganz, ich hatte ein Bild. Dann habe ich das Bild gesagt und es hat niemand irgendwas gesagt. Und ich sage, naja, okay, aber ich wusste in meinem Geist, es war vom Herrn. Aber damals hatte ich keine Ahnung, wie man sowas auslegt. Also genau. Und so, ich wollte sagen, es ist ein Prozess und lass dich nicht entmutigen, wenn du gestern einfach mal ins Blaue gesprochen hast und es nicht gepasst hat. Das Interessante ist, dass oft wirklich ein wahrer Kern da dabei ist, aber wir noch nicht wissen, wie das transportieren. Und es ist erst mit der Übung, ja zum Beispiel mit der Wiese, ist nur mal um das Beispiel zu nehmen, das stimmt. Das sind so oft so Symbole, die sich wiederholen. Und ich habe manche Symbole gelernt, die sich bei mir wiederholen. Und es gibt aber viel, viel mehr. Ich habe zum Beispiel, ich hatte dann immer wieder Bilder, wenn ich mit Leuten gebetet habe, über Spinnennetze oder Spinnen. Und habe das erst überhaupt nicht kapiert. Und irgendwann hat es richtig geklickt. Das war, wenn die Leute gefangen waren in einer Form von Manipulation. Und oft im Zusammenhang mit der eigenen Mutter. So, das habe ich dann verstanden, wenn ich das sehe, das heißt es, und dann hat es immer getroffen. Und so ist es ein Weg. Und ich muss auch sagen, wo sich das bei mir noch sehr viel mehr entwickelt hatte, das war, als ich nach Hongkong gegangen und hat mich dort einer Arbeit angeschlossen, die unter Drogenabhängigen hauptsächlich arbeitet. Und ich bin dort angekommen und ich kannte die Sprache überhaupt nicht und es war niemand in dem Haus, außer einer Person, die gebrochen Englisch konnte, mit der ich hätte kommunizieren können. Die haben alle Kantonesisch gesprochen. Und ich war aber jeden Tag eingeteilt, 4 oder 5 Stunden, je nachdem ob Tag oder Nacht, für einen Drogenabhängigen zu beten, mit dem ich nicht reden kann. 4 oder 5 Stunden ist eine lange Zeit, wenn du nicht fragen kannst, wie geht's dir, was beschäftigt dich. Und wenn man so viel Zeit hat, dann fängt man an, irgendwann zu fragen, Heiliger Geist, wofür soll ich noch beten? Und dann kam, und es war dann in den ersten Monaten, dann kam plötzlich Gedanken, der macht sich Sorgen, das weiß ich noch ganz genau, weil das so ein Schlüssel war, der macht sich Sorgen über oder wegen seiner Cousine und überlegt wegzulaufen deswegen. Und ich soll um Frieden beten. Und da dachte ich, interessanter Gedanke. Und ich sage, Mai, ich mache nichts kaputt und habe da gebetet. Und dann kam eine andere Mitarbeiterin rein, die Leiterin von der Arbeit, und hat dann mit dem gesprochen und drehte sich dann zu mir und sagte, er hat mir erzählt, er macht sich sehr Sorgen wegen seiner Cousine und ob wir beten können, einfach, dass Gottes Frieden ihn füllt. Und ab da habe ich diese Gedanken, und ich war wirklich nicht sicher, ist das ein Gedanke von mir, ist das ein Gedanke von Gott, ab da, wenn Gedanken gekommen sind, ich habe die immer ausgebetet. Aber ich will auch sagen, ich hatte jeden Tag 4 bis 5 Stunden Übung. Und es war nicht sofort da, und es ist gewachsen. Und es ist dann mit der Bestätigung, habe ich gemerkt, Mensch, und dann ist der Glaube gekommen. Und mit dem Glauben war das Empfangen wieder viel leichter. Und ich möchte, genau, gerne anknüpfen an das. Jetzt können wir das eine Bild mal einblenden. Und zwar, ich glaube, oder meine Absicht heute Morgen ist, Orientierung zu geben, zum einen für sich selber in der Suche nach den eigenen Gaben, der Art, wie man es ausüben kann, und dann aber auch für Leiter. Ich möchte mal kurz fragen, wer von euch in Leiterschaft ist, dass ich mal ein Gespür kriege. Genau. Und mir ist es wichtig, einfach mal zu skizzieren, wie ich bisher die verschiedenen Ebenen von Prophetie verstanden habe. Und es hat mir im Umgang mit Leuten sehr, sehr viel Orientierung gegeben. Das eine ist, also um das Schaubild mal zu verstehen, es ist quasi auf der linken Achse, je mehr wir nach links gehen, da kann auch noch sehr viel Eigenes dabei sein. Und je mehr wir nach rechts gehen, ganz rechts ist die Bibel, das Wort Gottes, das Logos, wo eine 100-prozentige Inspiration ist, eine absolute Verlässlichkeit. Und das, was ich gestern beschrieben habe, als diesen Geist der Prophetie, wo ich gesagt habe, das ist für alle, wir sind in diesem neuen Bund, wo selbst Mägde und Knechte weissagen werden, wo die Niedrigsten weissagen werden, wie Joel schreibt. Dass der Geist ausgegossen ist in diesen neuen Bund und dass es nicht mehr darum geht, dass wir einen Mose brauchen, um zu Gott zu kommen, sondern dass es heißt, charakteristisch für den neuen Bund, wo zwei oder drei zusammen sind, da bin ich in ihrer Mitte. Und ich möchte mal die Merkmale dieser Ebene beschreiben. Das sind die Fähigkeit, von Gottes Geist inspiriert zu werden, um andere zu ermutigen oder zu segnen. Beispiele wären, jemand hat Geburtstag und du könntest jetzt sagen, alles Liebe und Gottes Segen für dein nächstes Jahr. Oder, und dann wiederum, ich wiederhole das, mach die Klappe auf. Ich mache das wenn ich E-Mail schreibe, wenn ich jemand immer, wenn ich zum Geburtstag gratuliere, dann sage ich, und Herr, hast du noch eine Ermutigung? Und ich brauche vielleicht 10 Sekunden zum Hören. Es ist nicht eine Stunde auf den Knien, so war mein Bild früher. Um was von Gott zu bekommen, muss ich mindestens eine Stunde auf den Knien rutschen. Es ist Gnade. Es ist ganz interessant, Gnade, das Wort Charisma, wenn man in der Bedeutung nachschaut, heißt etwas zu schenken. Es ist Geschenk, ohne Erwartung etwas zurückzubekommen, aus reiner Freude am Schenken. Es ist nicht erarbeitet. Niemand kann für irgendeine geistliche Gabe so machen. Es geht nicht. Es ist geschenkt. Und es ist nicht für denjenigen geschenkt, es ist geschenkt für die anderen. Und darum, ich mache das, wenn ich E-Mail schreibe oder eben gerade, wenn ich zum Geburtstag jemanden schreibe, dann sage ich, ach, und Herr, hast du was? Und meist sehe ich ein Bild und schreibe dann was dazu. Und es war so oft, dass wirklich ein ganz herzliches Dankeschön und wie sehr das gepasst hat, zurückkommt. Und es ist einfach oft, das Sicherste sind Bibelverse. Irmi, meine Frau, würde sagen, der Jan ist für das Prophetische zuständig und so weiter, ich bin fürs Praktische. Und wir waren mal auf der Bivo, da war der Hans-Peter in Leiterschaft damals, und die Irmi hatte für jeden gebetet und hat einen Bibelvers aufgeschrieben. Und dann hatte ich so, sie war zu Hause und hat da ganz fleißig geschrieben, und dann war da ein Vers, wo ich dachte, boah, schau an, da scheint jemand genauso zu gehen wie mir. Ja? Und dann kam ich auf diese Freizeit und Irmi hatte das verteilt und es war ein überwältigendes Feedback, wo Leute wirklich sich nicht fassen konnten, wie sehr das gepasst hatte. Und ich zog meinen Zettel und es war genau dieser Zettel, den ich da vorher gesehen hatte. Will sagen, jemand, der sagt, oh, Eindrücke und so weiter, wobei das wird Irmi so nicht sagen, ich möchte da nicht Unrecht tun, aber die jetzt sagt, das ist nicht so meine Stärke oder meine Spezialität, weil sie sich mit dem Herz, andere zu segnen, gefragt hat, hat sie für jeden was gehört. Es ist, das, was wir gestern praktiziert haben, wenn du für jemand betest in der Fürbitte oder so, dass du sagst, Herr, für was soll ich beten? Und es ist so cool, wenn man einen Anruf kriegt und jemand sagt, du, ist bei dir in der Arbeit gerade alles in Ordnung? Ich bete irgendwie die ganze Zeit für Versöhnung oder ich bete für dass sich Dinge verschieben, damit du mehr Luft hast oder solche Dinge. Das ist, wie cool, dass Gott zu dem spricht. Als mein Sohn Micha geboren wurde, hatte der Teufel versucht, ihn umzubringen. Und es waren 4 Personen, die, es war Punkt auf Knopf, es war so knapp. Und wir sind ins Krankenhaus gefahren aufgrund einer Intuition. Wir wollten nicht fahren, es gab keinen Anlass zu fahren. Und meine Mutter hatte eine Intuition und hat gesagt, fahrt ins Krankenhaus. Und ich habe gesagt, nee, wir gucken noch die DVD an. Und sie hat gesagt, bitte fahrt, es geht um Leben und Tod. Und dann waren, das war meine Mutter, und dann waren eben andere Personen, die zeitgleich, ohne zu wissen überhaupt teilweise, wann jetzt der Due Date ist, die plötzlich auf dem Herzen hatten, für die Geburt zu beten. Und dass die Werke des Teufels nicht zustande kommen. Wie gut, dass ich Freunde habe, die hören. Und man kann sich solche Freunde wünschen, aber das, was du beeinflussen kannst, ist zu sagen, ich möchte so ein Freund sein. Was ist wichtig für die Betroffenen, dass ihr das kultiviert? Ich gebe euch einfach nur diese Geste mit. Tut es immer. Wenn ihr betet, macht dies. Mir geht es, und ich bin da auch offen, ich habe Strecken, wo ich über Wochen nichts von Gott höre. Ich weiß aber, die Begabung kommt mit der Aufgabe. Die Begabung ist nicht, damit ich sagen kann, ich gehöre zu denen, die jeden Tag Gottes Stimme hören. Sondern es ist, wenn ich es brauche. Und wenn ich jemand segnen möchte zu seinem Geburtstag, dann brauche ich es. Wenn ich ein Seelsorgegespräch habe, dann brauche ich das. Das hat in der Seelsorge uns oft Durchbrüche gegeben, indem ich ein Wort hatte. Und ich habe gesagt, das kann jetzt viel kaputt machen. Möchte aber jetzt nicht zu viel Geschichten erzählen. Ich gebe euch einfach diese Bewegung mit. Ich hatte es gestern für die gestern nicht da waren. Das heißt einfach, mach, wenn du betest, nimm diesen Moment, wo du ganz bewusst die Klappe nach oben aufmachst und sagst, Gott, hast du was? So simpel. Für die Leiterschaft, genau dasselbe. Ermutigt es, sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Ihr dürft, macht es, wenn ihr Fragen habt, fragt den Herrn. Ich kenne eine Pastorin, die, wenn man sie wieder trifft nach vielen Jahren, dann ist die erste Frage immer, und was sagt Jesus so in letzter Zeit zu dir? Sie hält es immer aufrecht, diese Erwartung, dass Gott redet. Und es wirkt sich in ihrem Umfeld und ihrer Gemeinschaft aus. Sie wird nicht müde zu predigen. Gott ist ein sprechender Gott. Selbst die Mägde und Knechte haben den Geist. Dann die nächste Ebene ist die, ich nenne es der prophetischen Begabung. Die Merkmale sind, ich würde mal sagen, es ist eine höhere Präzision da drin. Es kommen Bestandteile rein von Dingen, die man nicht wissen konnte. Es ist da nicht so, nur bei dir in der Arbeit ist da irgendwas, ich habe die ganze Zeit auf dem Herz, dich für deine Arbeit zu beten, sondern es sind dann oft Details. Kann es sein, dass du mit einer Kollegin gerade wirklich im Clinch bist? Kannst du mir ihren Namen sagen? Es ist ein höheres Maß der Präzision. Es gibt mehr Orientierung. Das eine ist die Ermutigung, Mensch, Gott zeigt, um welchen Bereich es geht und er sieht mich. Das andere gibt aber deutlich mehr Orientierung. Das heißt, es kann wirklich sein, dass Leute, die jetzt gerade zum Beispiel vor einer Weggabelung sind, ich sage euch ein Beispiel, ich stand vor der Entscheidung, ob beruflich zurück mich nach Asien zu orientieren oder nicht. Und ich hatte mit meiner Frau Gott viel gesucht und gebetet. Und wir sind zu einem Schluss gekommen, dass es nicht dran ist. Jetzt ist es aber so, dass Gott oft die Sachen bestätigt. Und gerade die Dinge, die uns zu schaffen machen, damit der Zweifel nicht greift. Es ist nicht so sehr kraftraubend, als wenn du ständig Dinge in Frage stellst. Bin ich am richtigen Platz? Ist es dein Wille? Bin ich am richtigen Platz? Ist es dein Wille? Und es ist so gut, und ich habe das in meinem Leben erlebt, dass ich lange Durchstrecken ausgehalten habe, weil ich weiß, dass Gott mich dahingestellt hat. Sonst würde ich mich zum Beispiel in meinem Beruf zermürben. Aber es ist, Gottes Hand war so stark drauf in der Führung, wie ich dahin gekommen bin, dass ich weiß, das ist meine Platzanordnung. Und ich habe jetzt erstmal kein anderes Mandat. Und als wir jetzt das bewegt hatten, ob zurück nach Asien gehen oder nicht, und wir einen Schluss gefällt hatten für uns, es war nicht so, dass Gott so klar gesprochen hat. Er hat eine Bekannte von uns, die Dani, die hat das genau das dann gemacht, was ich euch gleich empfehlen werde. Die hat prophetisch Begabte um sich gesammelt und hat gesagt, wir wollen üben, üben, üben und wir wollen damit dienen. Und die hat dann folgende Übung mit denen gemacht. Die haben sich jede Woche getroffen. Die hat gesagt, ich denke jetzt an etwas und ihr müsst hören. Sie hat gesagt, ich sage euch das Anliegen nicht und ihr schreibt alle auf den Zettel, worum es geht. Und sie hatte an mich und Irmi gedacht. Und die Leute haben angefangen aufzuschreiben. Und dann fing die an, dann war sie ganz mutig, hat gesagt, jetzt rufen wir die an. Also es ging um ein Paar. Und ihr sagt denen, was ihr hattet. Und sie hat gesagt, die sind reif genug, selber zu prüfen. Es hat keinen Filter gebraucht, sie kennen mich. Und dann fing der Erste an und sagt, und es ging darum, ob ich einen Job in Hongkong annehme. Der Erste sagt, ich sehe eine Stadt und die Tür ist zu. Und ich habe das Gefühl, es ist nicht die richtige Zeit. Der Nächste sagt, ich sehe eine Stadt, und die hatten das vorher aufgeschrieben, ohne sich auszutauschen, ich sehe eine Stadt und da drin ist ein Feuer und Gott sagt, wenn er jetzt geht, ist es gefährlich. Der Dritte sagte, ich hatte nur zwei Worte, geht nicht. Der Vierte sagte, ich hatte die Taube von Noah mit dem Ölzweig und dass Gott sagt, es ist nicht mein Timing. Ist das nicht cool? Und das ist, wenn prophetisch Begabte einander ermutigen und üben, üben, üben. Ihr merkt, es ist ein Level, das massiv Orientierung gibt. Das Schöne war, oder erstmal ganz wichtig, es ist nie der alleinige Grund für Entscheidungen. Sondern Prophetie hat bestätigenden Charakter. Manchmal ist die Reihenfolge umgedreht. Es kann sein, dass jemand dir was sagt und du sagst, kann ich gar nichts mit anfangen, und dann kommt noch einer und noch einer und noch einer, dann denkst du, Herr, versuchst du mir was zu sagen, aber irgendwann musst du es selber haben. Aber normalerweise ist es so, dass die Leute selber was tragen und Gott bestätigt. Ich habe das oft so erlebt, dass wenn Leute mir was gesagt haben, dass ich eine Resonanz hatte. Ich habe gemerkt, ja. Und es gab auch Teile, wo ich sagte, komisch. Und meine Reaktion ist immer dieselbe. Vielen Dank, ich werde es aufschreiben und ich werde es prüfen. Und ich bin völlig entspannt. Ich muss deswegen nicht irgendwelche hektischen Aktivitäten übernehmen. Für die Betroffenen. Was ganz wichtig ist, ist wirklich, und ich weiß nicht, wie da genug Nachdruck reinlegen, dass ihr nicht ein Kreis der Besseren werdet, der Geistlichen, derer, die den Durchblick haben, derer, die hinter die Kulissen blicken können, derer, die das geistlich checken. Leute, es ist gefährlich. Sondern das Mandat ist dienen. Dienen, dienen, dienen. Und wenn die Tür für deine Begabung nicht offen ist, dann ist sie, und jetzt bin ich hart, dann ist sie von dem Herrn im Moment zu. Dann diene. Ich war 14 Jahre lang Mitglied in einer Methodistengemeinde. Und was habe ich gemacht? Meine Begabung konnte am Anfang gar nicht eingeordnet werden. Es war schwierig. Ich war der Exot. Was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, meine erste Aufgabe ist zu dienen. Ich bin zur Leiterschaft gegangen. Ich habe gesagt, ich bin da, um zu dienen. Und ich habe gesagt, ich möchte keinen Millimeter weitergehen, als wo du mich segnest zu gehen. Und ihr müsst wissen, es war jemand, der stand auf der Bremse. Und ich bin das Risiko eingegangen, dass er mich über Jahre nicht lässt. Was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, kann ich deine Kinder babysitten? Nimm du und deine Frau. Nimm Zeit. Und ich durfte einen Gebetskreis leiten. Was haben wir gemacht? Wir haben in dem Gebetskreis, wir haben Geld gesammelt, um dieses Ehepaar zu segnen. Wir haben den Garten gemacht. Wir haben praktisch geholfen. Wir haben die Kinder gehütet. Und was haben wir auch gemacht? Wir haben im Gebet gefiltert, sage ich jetzt mal, was wir gehört und wahrgenommen haben, komprimiert, ihm wirklich gegeben. Und haben gesagt, du, wir haben das bewegt vor dem Herrn und wir haben den Eindruck, dass da was dran ist, prüf's. Und es hat nicht lange gedauert, dass der Pastor gemerkt hat, sag mal, die Sachen passen, das gibt mir Orientierung. Wenn das bei dir nicht der Fall ist und deine Leiterschaft dir die Tür nicht öffnet, dann kann es sein, dass einmal dein dienendes Herz noch nicht dienend ist, dass was mitkommt von, die haben noch nicht entdeckt, wen die hier in der Gemeinde haben. Ich meine das ernst. Ich habe so Sachen wirklich auch gehört. Ich habe Leute getroffen, die als selbsternannte Propheten durch die Welt reisen. Und dann frage ich immer, aha, und wie äußert sich das? Und dann sage ich, erkennt dein Umfeld es an? Und was echt ist, wird selbst von Kritikern über die Zeit, was echt ist und in dienender Haltung kommt, wird anerkannt werden. Und es kann dauern, aber es gibt keine Abkürzung dazu. Wenn es mit Liebe und dienender Haltung kommt und wenn es echt ist, dann werden die Türen aufgehen. Es gibt nicht nur Orientierung, sondern es ist oft Gottes Sicht auf Situationen. Es ist Gottes Sicht auf bestimmte Themen. Es gibt dann natürlich massive Orientierung. Für die Leiter, jetzt mal die andere Richtung. Das erste ist, fallt nicht in die Falle, dass ihr in Minderwertigkeit rutscht. Und es ist nachvollziehbar. Stell dir vor, du brauchst ja in gewisser Weise diese Autorität und dass Leute zu dir aufschauen und wissen, der hat was voraus. Jetzt ist es nicht leicht zu akzeptieren, dass da Leute sind, die von Gott Sichten bekommen, die wahr sind, die du nicht hast. Das kann verunsichern, das kann beängstigen, das kann letztendlich auch, es könnte dir deine Autorität vielleicht die Kleine aussehen lassen. Es könnte manche Leute spüren lassen, wie, ja, der Pastor, warum hat der denn nicht diesen geistlichen Durchblick? Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, im Alten Testament ist so interessant. Die Propheten konnten die Zeiten einordnen, aber wer hat die Entscheidung gefällt? Die Könige, nicht die Propheten. Und ich möchte den Leitern sagen, es kratzt nicht an deiner Leiterschaft oder an deiner Autorität oder an deiner geistlichen Reife, wenn andere besser hören als du. Und prüfe dein Herz, auch heute Morgen, ob so eine Angst da ist. Weil du gibst eine Kontrolle ab, dass eventuell andere mehr bewundert werden als du. Das als einen Punkt. Prüfe dein Herz, weil Angst ist ein schlechter Ratgeber. Das heißt, dass in der Liebe keine Furcht ist. Und es ist wichtig, als Leiter zu akzeptieren und auch Gott gegenüber das festzumachen. Herr, ich möchte das zulassen und akzeptieren, wenn du das schenkst, dass in meiner Gemeinde Leute sind, die weitaus begabter sind als ich. Aber sei nicht verunsichert, weil wenn du in Leiterschaft gestellt bist, dann stellt sich Gott zu diesem Mandat. Und er wird dich begaben für das, was du in Leiterschaft ausüben musst. Es ist wichtig, dass du als Leiter dem bewusst Raum gibst. Es ist wichtig, das öffentlich willkommen zu heißen. Es ist wichtig, Statements vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt zu geben und zu sagen, wir glauben an prophetische Begabung und wir heißen das willkommen. Es ist tatsächlich so, wenn Leiterschaft sowas ausspricht, dass das einen Unterschied in der geistlichen Welt macht. Ich als sensibler, auch geistlich sensibler Mensch, ich spüre das sehr, sehr stark, ob die Leiterschaft diese Entscheidung nicht gefällt hat oder gefällt hat. Und es beeinflusst massiv, ob ich von Gott hören kann oder nicht. Interessant. Und es ist wirklich so, dass es wichtig ist, dass ihr geistlich die Tür öffnet, dass der Heilige Geist es tun darf. Und wenn ihr Zeit braucht, dann ist es so. Ich möchte nicht, dass ihr jetzt unter Verdammnis kommt. Aber ich möchte euch das wirklich nahelegen heute Morgen. Ihr müsst diese Entscheidung fällen, das zuzulassen, und ihr müsst es auch publik machen. Schafft Räume. Es kann sein, und es kann in verschiedenen Stufen sein. Erstmal ist es wichtig, sobald es um Gaben geht, geht es um einen Teil des Leibes, um Auge, Hand, Fuß, ja, Gelenke, was Paulus alles aufzählt. Und dann ist es etwas, was eingeordnet werden will in den Leib und in das Zusammenspiel. Und das ist die Aufgabe auch von Leiterschaft. Und dann ist es wichtig, das aktiv zu begleiten. Und ich möchte euch bitten, seid ermutigend und schafft aber die adäquaten Räume. Und ein adäquater Raum kann zum Beispiel sein, dass ihr sagt, zum Beispiel, dass ihr Räume schafft, wo Leute hörendes Gebet praktizieren. Und kommt oder begleitet es in einer Coaching- und Mentor-Funktion, indem ihr auch euch das, die Inhalte zeigen lasst, indem ihr Feedback gebt, indem ihr das begleitet in einer wohlwollenden Einstellung. Es kann sein, dass wenn du einzelne Begabte in deinem Umfeld dann entdeckst oder es sein könnte, dann werde aktiv. Nimm zum Beispiel diese Person, wenn es um Gebet für Leute geht, wenn es um seelsorgerliche Gespräche geht, dann gib den Leuten Raum oder nimm sie mit. Ich weiß zum Beispiel von einem Fall, da hat jemand entdeckt, er hat ein 8-jähriges hochbegabtes Kind mit. Und der Pastor hat dieses Kind dann mitgenommen und hat zu seelsorgerlichen Gesprächen mitgenommen. Und das Kind wusste teilweise, bevor die ins Haus gingen, was die anhaben. Und hat dann oft so, er hat dann immer gesagt, willst du was sagen? Und es sagte dann, ja, 3 Worte, wo Volltreffer. Ja, aber ich möchte euch ermutigen, für diesen Prozess in Leiterschaft diese Gaben zu begleiten, mit einer wohlwollenden Funktion und Raum zu schaffen. Und es kann sein, erstmal im Hintergrund. Bitteschön. Die Quelle, wenn du sagst, hellseherische Fähigkeit, werde ich etwas vorsichtig. Also, ja. Ja, ist auch etwas, was vererbt ist. Es gibt, das stimmt, Leute, die auch im Okkulten sehr stark waren und Christen werden, die haben dann auch eine Sensibilität. Das ist wie geistliche Organe, die ausgebildet sind, die ganz feinfühlig sind. Ich will sagen, bei prophetisch Begabten ist ein Teil ist eine Veranlagung. Es ist etwas, was in der Konstitution des Menschen fähig ist, wo die Person fähig ist, ganz sensibel Dinge der unsichtbaren Welt aufzunehmen, die erhalten bleibt. Das ist ein guter Punkt. Ich hatte eigentlich nicht vorgehabt, da sehr drauf einzugehen. Ich tue es aber trotzdem. Es gibt Arten, im Menschen zu lesen. Es gibt zum Beispiel ein ganzes Buch darüber, von jemandem, der heißt Paul Ekman. Der hat komplett entschlüsselt, der bildet Antiterroreinheiten aus in Amerika. Und er hat die Mimik, der hat über, ich glaube, 30 Jahre forscht an dem Thema. Und der hat es entschlüsselt weitestgehend. Ich kann zum Beispiel, wenn ich jemand angucke, dann sehe ich in dem Gesicht, kann ich ganz viel lesen. Darum mache ich beim Beten ganz oft die Augen zu. Ich kann zum Beispiel sehen, ob jemand Ablehnung erfahren hat. Ich kann sehen, ob jemand in einem Erschöpfungszustand ist. Ich könnte ganz viel lesen, ohne dass das erstmal Gottes Geist ist. Was mir wichtig ist, ist kein Etikettenschwindel zu betreiben. Lest mal in Hesekiel 13, da geht der Prophet gegen falsche Propheten, die aus ihrem Herzen prophezeien, heißt es da. Und es ist aus dem Herzen, in dem Zusammenhang ist es das Wunschdenken. Aber hier ist es, und diese Sensibilität erstmal, ich verteufel die nicht. Ich halte die Sensibilität für wichtig, ich finde es aber dann nicht in Ordnung und schwierig, wenn man dann sagt, wenn man das dann als ein der Herr zeigt mir ausgibt. Moment. Was ich dann mache ist, ich bete einfach für die Sachen. Ich würde ja zum Beispiel, wenn ich so im Natürlichen lese und erfühle und spüre, dann kann ich präzise beten. Das ist aber noch nicht vom Geist Gottes inspiriert. Wenn ich auf Gottes Geist hören möchte, dann mache ich die Augen wirklich zu, weil dann möchte ich komplett eine andere Quelle. Und dann sage ich auch, und ich bin da sauber, wie ich das artikuliere, dann sage ich, ich sehe in meinem Geist. Bitte. Ja. Ja. Und das ist auch, ja, das ist aber, ich mit diese Sensibilität ist aber erstmal ein Fakt. Und da ist es vielleicht sehr, sehr gut, dass wir drüber reden, weil das sind die Verunsicherungen, das können auch die Diskussionen sein, die in den Gemeinden hochkommen. Ich habe zum Beispiel in meiner Familie ist eine Sensibilität, dass meine Mutter, auch als sie noch nicht gläubig war, und wir waren die meiste Zeit über den Globus verteilt, die wusste, wie es mir geht. Ja, das ist eine seelische Verbindung. Es gibt dort auch Studien, die diese seelische Verbindung zwischen Tieren und also Hunden und Herrchen zum Beispiel nachweisen. Die haben, und das ist etwas, das ist nicht erforscht, aber diese seelischen Verbindungen funktionieren. Ich sage euch ein Beispiel, ein Test in London war das. Eine Frau geht durch die Stadt und der Hund zu Hause ist, wird gefilmt. Und dann ruft man die Frau an und sagt, jetzt geh nach Hause. Und es war eine 95-prozentige Trefferquote, wenn die Frau sich entscheidet, nach Hause zu kommen, springt der Hund auf, fängt an mit dem Schwanz zu wedeln. Und mein Vater, als seine Mutter starb, kam er weinend aus dem Büro. Und ich habe ihn noch nie weinen gesehen. Ich habe gesagt, was ist los? Sagte, meine Mutter ist gerade gestorben. In dem Moment klingelte das Telefon. Ist das teuflisch, dämonisch? Nein. Aber was mir wichtig ist, aber es sind Dinge, ja, genau, aber das ist erstmal trotzdem auch wichtig zu sehen. Und das ist, und da ist es auch gut, in Leiterschaft zu sagen, du, bist du sicher, dass es ein Wort vom Heiligen Geist war? Oder bist du sensibel? Und auch die Leute drin zu coachen, im Wortschatz keinen Etikettenschwindel zu treiben. Ist genauso auch mit Gruppendynamik übrigens. Man kann die Leute aufpeitschen und dann sagen, oh Gott, das Gegenwart ist so stark. Ich habe nichts gegen Gruppendynamik. Ich finde es nur ganz schwierig, wenn Etikettenschwindel getrieben wird. Und das ist ein Bereich, wo ich vor Gott festgemacht habe und gesagt habe, ich möchte dort immer sauber sein. Es gibt die andere Sensibilität. Ich wollte wirklich gar nicht drüber sprechen, aber es ist vielleicht auch sehr interessant. Ich glaube, Stefan könnte da auch noch sehr viel zu sagen. Ich habe nach einem Wort gesucht und ich bin so gekommen zu dem Wort oder zu einer Beschreibung, die das vielleicht trifft. Ich habe festgestellt, dass sensible Menschen, wenn die in einen Raum kommen, die spüren, was in dem Raum war. Die spüren sogar, worüber gerade geredet wurde. Ich sage euch ein Beispiel mit fatalen Folgen. Jemand kam in einen Raum und ein Ehepaar hatte sich gerade darüber unterhalten, ob sie umziehen sollen oder nicht. Jetzt kam diese auch noch als prophetisch begabt, bekannte Person zu diesen rein, setzt sich an den Tisch und sagt, ich habe das Wort Umzug. Und die haben gesagt, ja, die Bestätigung. Das ist, und ich nenne das feinstoffliche Information. Und das ist etwas, was es mir teilweise auch schwer macht, wo ich aber, ich glaube, ich kann es unterscheiden. Weil wenn das aus Gottes Quelle ist, das fühlt sich anders an. Wenn ich von Gottes Geist höre, dann zucke ich fast immer. Ich kann da nichts dafür. Das ist bei mir so. Und ich kann nicht beeinflussen, wie oder wann das kommt. Und das ist für mich aber eine Art, was Gott mir geschenkt hat, was mir wirklich hilft, das zu unterscheiden. Und ich versuche, ja? Ich möchte nur kurz was zu der einen Frage sagen, wieso die Kleidung? Unser Vater im Himmel ist ja so ermutigend. Und es hilft dem, der das empfangen hat. Wenn ich wohin gehe und ich sehe vorher die Kleidung, die Leute anhaben und das Wort dazu und ich komme dann rein und die haben das genauso an. Das ermutigt mich persönlich so, zu sagen, Mensch, das konnte ich nicht wissen. Das andere war ziemlich auch vom Herrn. So ist es für den, der es empfängt, aber auch für die begleitende Person. Wenn es ein Pfarrer ist oder jemand anders, der vielleicht ein Ding nicht so geht, aber hat gesehen, dass eine Begabung da. Natürlich der ganze Bereich Unterscheidung, Wahrsagerei. Aber wisst ihr, ich denke, lasst uns erst mal zum ABC gehen, bevor wir dann zu weiteren Buchstaben springen, ne, und uns mit denen beschäftigen. Sonst können wir die Lust am ABC verlieren. Aber es ist gut, es zu fragen. Es ist wichtig. Aber Gott gibt oft Dinge, um auch den Prophezeienden zu ermutigen. Er ist ein Ermutiger. Und es gibt mir so eine Sicherheit. Ich habe eine Veranstaltung gehabt. Ich sah vorher den Mann in der Veranstaltung in einer Vision. Ich sah, welche Krankheit er hat. Und dann komme ich da rein und sehe ihn wirklich dort sitzen. Ich war mal überrascht wie Gott. Und dann habe ich ihn da angeguckt und hat mich so ermutigt, dass er diese Dinge. Und das kann bis hin zu kleinen Abweichungen gehen, dass es vielleicht doch nicht das blaue Jackett stimmt, die grüne Hose stimmt. Ich nehme jetzt mal Farben, die ich nie anziehen würde, so. Aber. Aber jetzt hat er vielleicht in statt ein gelbes Hemd, ein weißes Hemd dann. Paulus hat mal die Vision von dem Mann, ruft ihn nach Mazedonien und dann trifft er Frauen zuerst, als er dorthin kommt. So Dinge sind, aber es ist manchmal eine Hilfe. Kurz was dazu gesagt. Sehr schön, danke schön. Ist mir auch schon passiert, dass ich das Gefühl hatte, ich sollte in ein Land reisen. Und eine Vision hatte von 15 Leuten, die im Karree sitzen. Und dann habe ich diese Gruppe getroffen. Also ich kam dann in den Raum und sagte, ist ja unglaublich, hier ist es. Und dann war es so, dass ich in der Vision gesehen hatte, dass vorne jemand steht, der lehrt. Und ich war nicht sicher, ob ich das bin oder nicht. Und dann war das, es war sehr geführt, weil das Thema hat in mir sehr, sehr tiefe Spuren gelassen und ich war empfangender. Und am letzten Tag habe ich dann so gesagt, ach Herr, danke und so. Und dann hatte ich den Eindruck, dass Gott sagte, das war es aber noch nicht. Das war nicht die Vision, sondern du wirst die Gruppe treffen und du wirst lehren. Und dann reiste ich rum und traf an einem Abend in einem Café, das war in Myanmar, ein Pastor. Und wir haben uns dann kennengelernt, unterhalten und er fing an, unter Tränen mir zu erzählen, dass er Kassetten mit evangelistischen Inhalten in einer Sprache der Minderheit veröffentlicht hatte. Und sein Freund, mit dem er das gemacht hatte, der wurde deswegen umgebracht. Und dann erzählt er mir von seiner Gemeindesituation und sagte, sie sind am Aufgeben. Ob ich am nächsten Tag dazukommen wollen, sie wollten, hatten einen Tag zum Beten und Fasten, um zu wissen, wie es mit der Gemeinde weitergeht. Und ich hatte schon Bustickets gehabt und ich hatte innerlich gewusst, ich soll da hingehen. Und am nächsten Morgen kam ich hin und es war ein Rohbau, weil das Geld ausgegangen war. Und es waren 15 Leute, die im Karree saßen. Und es war links ein Kloster mit über 1000 buddhistischen Mönchen und rechts ein Kloster mit über 1000 buddhistischen Mönchen. Und in dieser Mitte, auf diesem kleinen Grundstück, dieser Rohbau. Und dann hatten sie gefragt, ob ich eine Botschaft hätte. Und das war für die das Wort der Stunde. Ich hatte einen Bibelvers, der hat auf den Eckstein, den die Bauleute verworfen haben, auf den baue ich meine Gemeinde, aus dem Petrusbrief. Und ich hatte es, das war das, und die haben Rotz und Wasser geweint. Und dann ging das so, es endete so, dass ich wirklich bis in die Abendstunden gelehrt hat und Gottes Reden so stark war. Für jeden einzelnen Worte mit Orientierung, die sehr, sehr geholfen haben. Das war mit der Kleidung, das geht in diese Richtung. Aber es ist auch, ich fand es sehr weise vom Stefan, zu sagen, wir sind noch beim ABC. Und die anderen Sachen, die sind meist nicht Thema. Die sind bei mir sehr Thema gewesen, weil ich sehr stark in die esoterische Szene auch reingegangen bin und dann mich mit vielen Dingen auseinandergesetzt habe und auch mit Menschen, die aus dem Hintergrund kommen. Genau. Noch zu der Leiterschaft, mit der Umgang mit prophetisch Begabten. Ich fand es sehr interessant, ich hatte gelesen im 1. Korinther 14, Vers 29, da heißt es von den Propheten, aber lass zwei oder drei sprechen, die anderen sollen urteilen. Also je nach Übersetzung. Und das Wort für urteilen, Diakrino, heißt auch Zweifel, anzweifeln. Und ein Wort zum Beispiel, wo das gebraucht wird, genau dasselbe Wort ist, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt und zu diesem Berg spricht. Und es ist oft so, dass wir intuitiv denken, die Sachen des Herrn ja nicht zweifeln. Ein Zweifler meine nicht, dass er etwas empfange und so weiter, Jakobusbrief. Und ich fand es interessant, dass in dem Bereich der Prophetie, dass dort steht, es darf angezweifelt werden. Ich möchte also sagen, Leiterschaft muss nicht unter Druck kommen und auch nochmal, das muss auch kommuniziert werden. Es gibt manchmal einen Aufschrei, wenn Leiterschaft eine Prophetie anzweifelt. Wie kannst du dem Heiligen Geist widerstehen? Und ich fand es so hilfreich für mich zu sehen, Moment, da steht das Wort anzweifeln. Es darf angezweifelt werden. Es ist aber, und ich möchte euch da bitten, auch wirklich barmherzig zu sein. Ja, ich werde nachher darauf kommen, wie Prophetie, wie komplex eigentlich die Abläufe sind. Macht die Leute bitte nicht runter. Aber es ist erstmal wichtig, und ich würde statt anzweifeln, ich würde sagen, gebt den Leuten beständig Feedback. Ich würde wirklich sagen, sagt, wie es auf euch gewirkt hat. Guckt drauf, ob Johannes 16, der Heilige Geist, dass er von dem Meinen wird er nehmen. Und dann heißt es, und er wird mich verherrlichen. Der Heilige Geist verherrlicht immer Jesus. Das ist für mich das erste und größte und wichtigste Unterscheidungsmerkmal. Macht es Leuten Lust auf Jesus. Das andere ist, mit den Räumen, guckt, dass die Räume zu der Authentizität und zu der Reife der Gabe passt. Das heißt nicht, dass jeder prophetisch Begabte sofort sonntags früh am Mikrofon stehen darf. Aber wenn jemand bewährt ist, wenn jemand bereit ist zu dienen und die Zeit da ist, dann gib die Räume, wie sie passen. Es kann sein, du fängst mit im Kinderdienst an. Es kann sein, du fängst, keine Ahnung, im Altersheim. Ich bin mit Leuten in Altersheime gegangen. Oder in der prophetischen Evangelisation. Also ich möchte die Leiterschaft bitten, nicht Angst zu haben. Ich möchte die Leiterschaft bitten, aktiv Begabte zu coachen, sie zu ermutigen. Und auch sei offen, wenn du sagst, du, weißt du, manchmal verunsichert mich das schon. Ich hatte einen Pastor, der sagte, ich habe da gar nichts. Ich weiß manchmal gar nicht, wie mit dir umgehen. Dann sprich das aus und sag, aber weißt du, ich möchte und ich werde mein Bestes geben. Und zusammen schaffen wir das. Genau. Noch der Satz, zu viel Plattform kann ungesund sein, wenn die Zeit nicht reif ist. Zu viel Plattform kann ungesund sein, wenn die Zeit nicht reif ist. Dann der prophetische Dienst, die Merkmale. Wenn ich gucke im Neuen Testament, so finde ich Hinweise, dass es Propheten gab, die in mehreren Gemeinden gedient haben. Ich denke, ein prophetischer Dienst ist etwas, was für eine Gemeinde, wo eine Gemeinde zu klein ist. Die klassischen prophetischen Dienste, wie ich sie kennengelernt habe, sind Leute, die auch anderen Gemeinden dienen, teilweise auch international. Es ist ein Dienst, der, wie ich das jetzt subjektiv ausdrücken würde, ein anderes Level an Autorität hat. Es ist oft so, dass bestätigende Zeichen und Wunder den Prophetien folgen. Ich möchte ein Beispiel nennen von einer Freundin vom Stefan, von der Sharon Stone, die erzählte, wie Gott ihr mal, da war eine Konferenz in London und Gott hat ihr gesagt, sie soll dort kurz zwischenlanden und ein Wort geben. Und dann ist sie dahin und wurde auch ans Mikrofon gelassen, da sie ein Mandat hat und es anerkannt ist. Und dann hat sie ein Wort gesprochen und dann sagte sie, in diesem Sprechen sagte sie, und als Zeichen dafür, dass es vom Herrn ist, wird morgen in London die Zeit stillstehen. Und dann sagte sie, wow, habe ich das gerade gesagt, so ungefähr. Und am nächsten Tag stand überall in den Zeitungen, dass Big Ben stehen geblieben ist. Das zweite Mal in der Geschichte. Es ist manchmal so, dass sie hatte ein anderes Beispiel, wo sie ein Erdbeben prophezeite, das 3 Tage nach ihrem Wegflug eintraf. Ihr findet es auch im Alten Testament. Es ist ein anderes Maß der Autorität. Es sind manchmal Leute, die vor Könige, vor Regierende geführt werden. Die Worte an säkulare Leiterschaft haben. Es sind in diesem anderen Maß der Autorität ist es oft, dass es ganz Gemeinden wirklich Orientierung geben kann. Dass es regional Veränderungen bringt. Es ist oft, wenn es im Dienst an Einzelnen ist, es kann sehr richtungsweisend sein. Auch in dem Bereich der Berufung zum Beispiel, wirklich der Pläne, der Gedanken Gottes, die er über ein Leben hat, die sich aber oft, und ich kenne viele Beispiele aus meinem Umfeld, wo Leute Prophetien seit 15, 20 Jahren schwanger tragen. Ich habe mit 15 Jahren eine gewaltige, tolle Prophetie bekommen und habe gesagt, also spätestens, wenn ich 25 bin, dann bin ich da bestimmt drin. Jetzt bin ich 40 und ich sehe die Anfänge. Gott hat Zeit. Vielleicht bin ich auch so langsam. Aber denkt auch an David. Denkt an David. Er hat dieses, der Prophet kommt zu ihm und sagt, dass er König werden wird. Ja, da war er ein Hirtenjunge. Und dann ein wirklich raketenartiger Durchbruch. Er erlegt Goliath und wird gleich der Schwiegersohn vom König. Der ging durch den Palast und sagte, das ist mal alles meins. Der Herr hat es mir schon gesagt. Ein paar Monate später bin ich drin. Ey, ich hab's in der Tasche. Und dann ging das ganze Leid erst los. Ich glaube, dass David gedacht hat, Gott ist komplett außer Kontrolle. Der König versucht ihn umzubringen. Er muss fliehen. Schläft in Höhlen, versteckt sich. Furchtbar. Dann sammeln sich bittere Männer um ihn und es war die Charakterschule Gottes. Für Betroffene, ich kenne eine Person in Österreich, wo ich glaube, die hat wirklich ein junger Mensch, wo ich glaube, dass Gott wirklich die Person zum Propheten beruft. Ich habe ganz wenige getroffen, wo ich wirklich denke, das sind nicht Begabte, sondern die haben einen prophetischen Dienst. Weniger als an einer Hand. Und es ist oft so, dass diese Personen, ähnlich wie Jesaja, wirklich ein Berufungserlebnis haben, weil sie oft durch sehr, sehr viel Leid gehen müssen. Weil es oft ganz einsame Wege sind, unverstandene. Und darum spricht Gott am Anfang oft in einer Art, dass sie sagen, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Gott hat es gesagt. Genau, für die Betroffenen ist es wirklich, ich denke, sehr, sehr wichtig, Freundschaften zu haben, wo sie ganz nackt sich ausziehen können, wo sie sagen können, so sieht es aus in meinem Leben. Es braucht auch eine Accountability für solche Leute. Und dann hier dasselbe, dienen, dienen, dienen, nicht bitter werden. Es braucht ein hohes Maß an Leidensfähigkeit. Ich glaube nicht, dass es einen Prophet gibt, der wirklich im Dienst steht, der ein leichtes Leben gehabt hat. Ihr könnt, wenn ihr die Propheten des gesamten Alten Testaments studiert, dann seht ihr Leid, Leid, Leid. Und dennoch denke ich, dass kein Prophet, wobei die auch an den Punkt kommen, wo sie sagen, und ich habe keinen Bock mehr. Aber gleichzeitig halt die Teilhaftigkeit an dem, was Gott tut, ist, glaube ich, ein unglaubliches Privileg. Für Leiterschaft. Wenn man einen Propheten einlädt, ist es erstmal ein großes Risiko. Es gibt viele selbsternannte Propheten, die rumreisen. Es ist so, ein Dienst ist verbunden mit großen Gefahren, Ruhm auf sich zu nehmen, Anerkennung zu bekommen. Ich würde als Leiterschaft genau hingucken, dass ich Referenzen habe. Ich habe mal jemanden in die methodistische Kirche eingeladen, den ich nicht kannte, weil ein Freund sagte, Jan, ich glaube, der ist harmlos, den kannst du nehmen. Da hatte ich einen Freund angerufen, der in so einem Netzwerk ist, und der hat gesagt, ich vermittle dir einen. Ich habe gesagt, ich will, dass die Gemeinde das jetzt kennenlernt. Und das war herausfordernd, das war sehr herausfordernd und hat viele, viele Monate der Aufarbeitung gebraucht. Und das war meine Unreife. Ich würde viel besser hinschauen heute. Ich würde gucken, unter wessen Autorität steht der Mensch. Ich würde mir Referenzen holen. Ich würde mir Kassetten vorher anhören. Darum vielen Dank, dass ich Stefan mitbringen durfte. Das war der Vertrauensvorschuss an mich. Das Wichtige dann auch, wenn es kann sehr beeindruckend sein, wie ein prophetischer Dienst ist. Man muss als Leiterschaft, ist es wichtig, den Dienst zu ehren, anzuerkennen, aber man muss sich nicht einschüchtern lassen. Man darf einen klaren Kopf behalten. Und der Prophet hat sich unterzuordnen. Ich fand eine Geschichte, die darf ich kurz wiedergeben, die fand ich so gut. Der Stefan hat mal eine Prophetenschule geleitet in einer sehr großen Gemeinde. Und dann hatte er mitgekriegt, dass dort ein Prophet kam und das ein bisschen spooky ist. Und dann hat er sich das angeschaut. Und da waren Sachen, die waren nicht in Ordnung. Also beim ersten Mal hat er den in sein Büro geholt und hat gesagt, das und das ist nicht in Ordnung. Und dann hat er sich abends reingesetzt und dann hat er gespürt, dass die Art und Weise, wie der Prophet dient, dass die Person, der dient, hat eine Frau nach vorne gerufen, sich extrem unwohl fühlt. Und dann ist er reingegrätscht und hat gefragt, hat gesagt, darf ich fragen jetzt, wie geht's dir gerade? Und die Frau sagte, gar nicht gut. Und dann sagte er, und darum brechen wir jetzt ab. Und es gibt so eine gewisse Lehre, man darf dem Gesalbten nicht widerstehen. Es gibt eine Lehre. Man darf den gesalbten Männern ja nicht widerstehen, weil dann Gottes Hand von dir geht und so weiter. Und darum finde ich das so gesund, in diesem Kontext zu lesen, dass dieses Anzweifeln da steht. Es ist legitim. Und darum ist es wichtig in Leiterschaft, ihr dürft dort einen klaren Kopf behalten. Ihr dürft spiegeln, wie gerade die Situation ist. Ihr dürft sagen, was nicht passt. Und ein echter Prophet, der wird dazu auch sensibel sein. Seid barmherzig, auch Propheten dürfen Fehler machen. Amen. Wirklich. Und es ist nicht so, weil wir hatten auch Propheten da, die hatten dann ganz viele Worte, die waren so akkurat und bei einem halt voll daneben gehauen. Und das ist mir auch schon passiert. Und dann ist es, und es ist, weil es Stückwerk ist. Es ist Stückwerk. Genau. Dazu werde ich dann gleich auch noch mehr sagen. Dann noch die Empfehlung. Ich denke, dass Gemeinden eigentlich einen Propheten in ihrem Netzwerk haben sollten, der euch ab und zu besucht, mit dem ihr ab und zu Gemeinschaft pflegt, der ab und zu kommt, seine Sicht teilt, der ab und zu dient. Wegen diesem fünffältigen Dienst. Wenn ihr keinen in eurer Reihe habt, dann ist es eine Möglichkeit, in eurem Umfeld Beziehungen zu einem zu haben, zu dem ihr eine Freundschaft, eine Beziehung habt, der das Vertrauen hat und dem ihr das Mandat gebt, von außen richtungsweisend auch in euch hineinzusprechen. Ich würde, es ist kurz vor 12, ich habe noch ein Bild, genau, nochmal drücken, und ich möchte einfach hier nochmal kurz erläutern, die Komplexität, und das ist das Ziel, ich nehme das vorweg, warum ich euch das zeige, ist vor allem für Leiter, aber auch für die Betroffenen zu verstehen, dass das eben nicht die Bibel ist und was, wie komplex eigentlich der Vorgang ist. Stellt euch vor, ein Diaprojektor und unten habt ihr das Gehäuse. Okay? Und dieses Gehäuse ist jetzt der Geist von einem Menschen, der versucht, Gott zu hören. Da drin ist die Birne, das ist der Heilige Geist. Drück nochmal. Und wenn wir, so wie es in der Bibel heißt, werdet voll Heiligen Geistes, wenn jemand mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, dann ist da auch entsprechend Licht drin. Und jetzt, wieder drücken, dann ist dort noch eben die Glasscheibe und die Glasscheibe ist der Charakter. Und es macht einen Riesenunterschied, ob ein Choleriker prophezeit oder ein Seelsorger. Es macht schon einen Unterschied, ob ein Mann oder eine Frau prophezeit, ob das väterlich oder mütterlich rüberkommt, ob das ein Soldat ist oder ein Vater. Das macht einen Riesenunterschied. Drück nochmal. Jetzt ist es so, der Mann will hören und es kommt, der Heilige Geist legt ein Wort auf, diesen Charakter obendrauf. Jetzt merkt ihr schon, dass wenn zwei Leute dasselbe Wort bekommen, dass die Message schon anders ankommt. Stimmt es? Und darum ist es, ich finde es wichtig, einen gesunden Abstand zu haben, wenn jemand sagt, ich habe, glaube ich, ein Wort von Gott, dass man das einfach weiß. Gott drückt sich allerdings auch durch den Charakter von Menschen aus. Er drückt, das ist wie der Regenbogen. In dem einen eher ist ein Violettbereich, in dem anderen im Infrarotbereich, in dem anderen im Gelbbereich. Und der Charakter ist Teil davon. Aber er beeinflusst auch. Drück mal wieder. Dann kommt es so, dieses Wort geht jetzt erstmal direkt, zack, zum Verstand. Nochmal drücken. Und der Verstand, da kommt es jetzt erstmal an und der sagt, ha, ich habe was gekriegt. Ist das jetzt von Gott? Ist das nicht von Gott? Drück nochmal bitte. Und dann kommt noch dazu die momentane emotionale Verfassung. Also beispielsweise habe ich gerade mich mit meiner Frau gestritten. Ich habe Zeiten, wo ich in Gottesdiensten bin und sage, ja, ich will heute bitte nicht. Es kann sein, dass ich gerade ganz euphorisch bin. Es kann sein, dass ich gerade leicht depressiv bin. Das spielt eine Rolle. Und dann, zu guter Letzt, ist dann noch die Klappe da. Das ist dann der Wille, wenn der sagt, nee, ich mag heute nicht. Und ich finde es eigentlich eine gute Veranschaulichung, eine wirklich ausgesprochen gute Veranschaulichung, ich sag mal erstmal dafür, um barmherzig mit sich selber zu sein und auch mit anderen zu sein. Und darum, wenn jemand jetzt mir ein Wort sagt und sagt, du, ich habe für dich gebetet, ich habe da was, darum ist es so gut, wenn man am Ende immer sagt, bitte prüf's doch mal. Ich sage den Leuten immer, nimm's mal mit. Ich spreche ins Blaue und sag, du nimm's mit. Darum heißt es im Thessalonikerbrief, prüft aber alles das Gute, aber behaltet. Es braucht nicht nur das Senden, es braucht auf der anderen Seite auch eine gute Lehre drüber und eine Reife, das zu empfangen, nüchtern zu prüfen und den Herrn selber zu fragen, Herr, welcher Teil davon ist wirklich, oder was davon wolltest du mir sagen? Wobei das in aller Regel so ist, dass wirklich diese Resonanz da ist. Und wenn Elemente da sind, wo diese Resonanz nicht da ist, ich mache es wirklich, ich schreibe es auf und dann irgendwann zyklisch alle paar Jahre lese ich das mal wieder durch. Und es ist teilweise so, dass ich ein paar Jahre später plötzlich mit etwas anfangen kann, was mir in der Situation überhaupt nichts gesagt hat. Ich hatte eine Freundin, die mir vor 3 Wochen gesagt hat, jetzt kapiere ich das. Das, was mir der Prophet vor 15 Jahren gesagt hat, wo ich gesagt habe, das passt ja überhaupt nicht. Genau durch diese Phase gehe ich jetzt und jedes Wort stimmt. Darum ist es gut, die Sachen aufzuschreiben. Was ich mir wünsche, ist dieser entspannte Umgang mit diesem Thema Prophetie. Es lohnt, die Bilanz fällt negativ aus, wenn wir aufgrund der Unsicherheit darauf verzichten. Die Bilanz fällt so viel negativer aus. Es ist besser, wir sagen, wir öffnen uns dem, wir gehen ein gewisses Risiko ein, aber versteht ihr jetzt, wenn es heißt, Prophetie ist Stückwerk? Ist das eine gute Veranschaulichung? Und wenn wir das im Vorfeld wissen, dann ist die Erwartung auch erstmal, ich darf das erstmal annehmen und mir anschauen, von einer anderen Richtung anschauen, ich darf es auch mal zur Seite legen, ich darf erstmal damit umgehen, wie ich will. Und der spricht, wenn du das weißt und verinnerlicht hast, dann wirst du vorsichtig in der Formulierung. Dann ist es so, dass man sagt, ich habe den Eindruck, es ist als wenn, ich spüre das. Bitte prüf doch mal. Es gibt gar keinen Grund zu sagen, so spricht der Herr. Ich sage oft, ich empfinde, dass der Herr sagt. Genau. Halleluja. Hat es euch was geholfen? Sehr schön. Habt ihr noch, 5 Minuten braucht man für so eine Übung. Steht mal alle auf. Genau. Ich bitte, seht es mir nach. Ich weiß, dass manchen unwohl ist und ich tue Leuten ungerne, Unwohlsein zufügen. Aber ich finde es ganz wichtig, dass wir, so wie Mary das am Anfang gesagt hat, dass wir wirklich über unsere Grenzen hinausgehen an diesem Wochenende, dass wir das probieren. Und eine Art, die ist mir im Zug gekommen, habe ich auch noch nie gemacht, als Übung. Ich hatte oft, wenn ich für Leute gebetet habe, dann war das so, dass zum Beispiel der Herr sagte, segne die Füße. Weil ich plötzlich die ganze Zeit an die Füße denken muss. Ich habe den Eindruck, ich soll deine Füße segnen. Und dann habe ich angefangen, die Füße zu segnen und dann kam mehr. Gott wird dich schicken und solche Dinge. Ich hatte mal für jemanden, habe ich gesagt, ich soll gib mal deine Hand her. Und dann habe ich die Hand gesegnet und habe gesagt, Gott segne dein Schreiben. Du wirst Gedichte schreiben, die Leuten wirklich viel bedeuten. Es werden nicht viele sein, aber es wird tief gehen. Ich habe ganz oft für Leute die Augen gesegnet, die Ohren gesegnet. Sehr, sehr schöne Geschichte, die hat mich fasziniert. Eine Frau kommt und wollte Gebet für die Nase, weil die seit vielen, vielen Jahren immer so war. Ja? Also die hat immer nasal geredet. Und dann haben wir gebetet und haben gefragt, und wie geht's? Ja, ist kein bisschen besser. So. Und dann haben wir gesagt, ich fasse mich jetzt aber kurz, ihr steht. Also, und dann habe ich gesagt, komm, dann fragen wir den Heiligen Geist. Hatten wir nicht gemacht. Und dann sagte der Heilige Geist mir, die Frau oder die Nase ist die blockiert, weil die Frau ihre Nase ablehnt. Ich sage, ach, das ist ja interessant. Da habe ich gesagt, wie geht's dir denn so eigentlich mit deiner Nase? Dann fing sie an zu weinen. Und sagte, ich mag sie nicht. Und dann hat sie erzählt, wie sie mal vom Spiegel stand vor vielen Jahren. Ich sage, kann das sein, dass das so danach anfing? Hat sie überlegt und sagt, ich glaube, du hast recht. Sagt, dann habe ich sie einmalig in ein Gebet geführt, dass sie ihrer Nase sagen soll, dass sie sie liebt. Und die Nase ist an demselben Abend komplett aufgegangen. Ja? Und auch, ich habe das von Wimber auch gehört, von wegen, dass wir manchmal einfach Körperteile Gott geben oder widmen sollen oder sowas. Findet bitte jemanden, den ihr nicht kennt. So, wer sucht noch? Sucht noch jemand? Hier ist noch eine Dame. Sucht noch jemand? Sucht noch jemand? Hier. Kennt ihr euch? Jein. Jein. Guck mal, ob da noch jemand... Da hinten ist noch jemand und da ist auch noch jemand. Schaut mal. Okay. So, bitte noch mal aufzeigen. Da hinten ist noch jemand. Ihr kennt euch aber. Okay. Ist noch jemand, der die nicht kennt? Dass man tauscht und dass ihr einfach, schaut mal, dann splittet ihr zwei doch euch auf. Genau. Perfekt. Super. So, und jetzt die Übung ist, ihr schaut den anderen an und fragt einfach Gott und sagt, welchen Bereich soll ich segnen? Und dann, ich bitte euch da sensibel zu sein, es ist eventuell nicht adäquat, die Hände aufzulegen, fragt, ja. Aber ich sage es jetzt nochmal so, es kann sein Ohren, Nase, es gibt einen geistlichen Geruchssinn, es kann sein Mund, ja, sprechen, kauen, es kann sein Sehen hatte ich schon, es kann sein vielleicht sogar mit Schlucken, es kann sein Füße, denkt an die Waffenrüstung, es kann sein Hände, Arm, so, es kann, genau. Und ich würde, es kann sogar die Haut sein. So, und ich würde euch bitten, das Erste ist Gott zu fragen, was soll ich segnen? Es ist ein simples Segnungsgebet erstmal. Was soll ich segnen? Es kann auch was sein mit die Haare, dass du die Haare segnest und drüber aussprichst, wie schön die sind oder irgend sowas. Aber erstmal für was? Und dann fang an und sag, Herr, ich segne diese Ohren oder diese Haare oder so. Und dann halt inne und wart, ob noch mehr kommt. Und dann segne und dann fang an und sag, und ich was eben kommt. Das ist so dieses Deckel aufmachen. So, ihr bekommt eine Minute zum Hören. Ich sag dann einmal laut Piep, wenn diese Minute rum ist, dann habt ihr eine Minute zum Weitergeben. Und los. Den anderen dazu segnen. Und ihr könnt dann wechseln. Okay. Wenn ihr gewechselt habt, dann bekommt ihr eine Minute, um erstmal zu hören, für was ihr beten sollt. Und los. Okay, wir können so langsam zum Ende kommen. Genau. So, ich würde euch bitten, zum Ende zu kommen und auch die Plätze kurz nochmal einzunehmen. Genau. Ich würde jetzt noch mal ganz kurz fragen. Genau. Dankeschön. Ich möchte jetzt noch mal fragen, auf einer Skala von 0 bis 10. Wer würde sagen, das war überwältigend, das war so gut, das war Treffern, Schwarze, hebt mal bitte die Hand und schaut euch nochmal um. Mary und Rob, ihr habt eine sehr prophetische Gemeinde. Sehr schön. Also es sind viele. Merkt ihr das? Und jetzt nochmal, wer noch nicht sich gemeldet hatte bei der 10, wer hat die 8 bis 9? Hebt nochmal die Hand. Okay. Also waren, habt ihr gesehen, wie viele Zehner dabei waren? Und wenn man das zusammennimmt, das waren wieder über oder um die 2/3. Tja. Vielen, vielen Dank. Wir machen um 14 Uhr weiter. Ja. Genießt es, ruht euch aus, verdaut, redet mit dem Herrn über das Erlebte. Heute Nachmittag wird der Stefan weitermachen. Auch heute Abend. Heute Abend ist offen. Da ist neben der Jugend, können auch Gäste kommen. Es ist freier Eintritt. Stefan wird auch sprechen und ich weiß jetzt schon, ich kann es herzlichst empfehlen. Heute um 7 Uhr. Und dann auch für morgen. Stefan hat ein sehr, sehr, ich muss ganz kurz nochmal Werbung machen. Er hat ein sehr bewegtes Leben. Er kommt aus der Hooligan-Szene, hat Gott sehr übernatürlich erfahren. Es ist ein sehr ungewöhnlicher Lebenslauf und er hat eine sehr gewinnende, in der Liebe des Vaters gegründete Art, das zu erzählen. Es ist sehr begeisternd. Er hat auch ein Buch darüber geschrieben, Highway to Hell. Und er hat eine Art wirklich, dass Leute, die mit dem Glauben und Kirche nichts zu tun haben, auf einmal einen richtigen Hunger bekommen. Daher nutzt vielleicht auch die Mittagspause, ruf nochmal einen Freund an, sagt, hey, ich weiß, das ist jetzt komisch oder aufdringlich, aber da ist wirklich jemand, hättest du morgen Zeit, ist außergewöhnlich. Ja? Morgen, das ist am Morgen und am Abend. Okay? Okay, dann sehen wir uns wieder um 14 Uhr. Herr Jesus, vielen Dank einfach nochmal für die Grundlagen und ich bete, dass es tief geht und dass du uns auch die Ängste nimmst und durch Liebe eintauschst. Ich bete, Herr, dass Minderwertigkeit hier im Raum bei manchen Personen sich löst und noch heute verschwindet, Herr, dass deine Wahrheit frei macht. Ich bete, Herr, dass da, wo Menschen das Gefühl haben, auf der Strecke zu bleiben oder den Anschluss zu verpassen oder minder begabt zu sein, dass deine Liebe und Wahrheit, dass du diesen Menschen begegnest, weil du für jeden einen Platz hast, für den er gemacht ist und der diese Person ausfüllt und die durch keine andere Person ausgefüllt werden kann. Ich danke dir, Herr, dass du keine Stiefkinder hast, sondern nur Kinder. In Jesu Namen. Amen.